Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 465 Office in der Hosentasche. Thema heute Office auf Android. Ist ein bisschen ernüchternd, aber naja, News gibt's jede Menge. Ich werde allerdings das nicht ganz so ausführlich behandeln können. Ich sag auch gleich nochmal wieso. Dann bei der Community geht's auch nochmal rund. Auch da, ich wollte eigentlich einiges sagen, geht jetzt momentan leider nicht. Auch da sage ich gleich jetzt noch was dazu und natürlich die App der Woche haben wir auch. So Leute, Problem ist, bei der Aufnahme oder ja, als ich die Aufnahme starten wollte, ging es los mit dem Problem. Irgendwie durch irgendein Update, das wohl kam. Habe ich nicht als irgendwie als kritisch gesehen, aber irgendwas hat hier den USB-Treiber zerschossen in der Form, dass es nicht mehr funktioniert mit meiner Konfiguration und einem USB-Mikrofon aufzunehmen. Schlimmer noch, selbst das interne Mikrofon scheint nicht mehr richtig zu funktionieren mit dem entsprechenden Programm, das ich benutze, weil da die diversen USB-Audio-Geräte, die zwangsläufig hier integriert sind, ja, ein bisschen ausufern wäre das jetzt, das komplett zu erklären, aber selbst im Adapter ist ein USB-Audio-Adapter drin und der stiehlt dann sozusagen den Audio-Anschluss und damit war es das dann. Ja, und jetzt habe ich hier zur Not noch ein Tablet aufgetrieben, mit dem ich jetzt im Hintergrund wenigstens noch recherchieren kann oder beziehungsweise die Themen, die ich eben recherchiert habe, hier noch genauer nachzulesen. Also quasi die Links, die ich dann auch in den Shownotes habe. Aber ehrlich gesagt, ich bin momentan total genervt. Ich habe jetzt seit gut 3 Stunden probiert, hier das einigermaßen hinzukriegen mit der Aufnahme. Da ist der kreative Prozess natürlich hin. Ja, ist ganz klar. Jetzt werde ich gucken, was ich die Woche über mache. Ich hoffe, dass ich das irgendwie tricksen kann. Das wird aber was Größeres werden. Toll, ne? Das ist super, wenn ich jetzt schon wieder die Aufgabe von der Rest der Woche habe, ne? Das ist so ganz toll. Da sieht man auch natürlich die Probleme, die da auftreten bei einem, sag ich mal, exotischen Setup, ja? Wenn das eben nicht auf der Prioritätsliste ist bei Firmen, dann ist so eine Funktion auch schnell mal zerschossen, ja? Und ich meine, wer von den Firmen hat sich da schon, Gedanken drüber gemacht, ob jetzt das USB-Mikrofon noch funktioniert, man, ne? Da muss man erstmal drauf kommen, dass man sowas anschließt. Und dann auch noch über einen Desktop-Adapter. Okay, also wie auch immer, so ist es. Und ähnlich ernüchternd ist eben auch die Sache mit den Office-Programmen auf Android. Ich habe ja wie wild eine perfekte Lösung gesucht, um die Google-Sachen zu ersetzen. Da sieht man aber auch ganz klar, wie weit Google Docs der Konkurrenz voraus ist. Also so Google Docs, Google Sheets. Ne? Ich nenne jetzt einfach mal das Google Docs. Ja, fertig. Damit meine ich natürlich auch Presentation, Sheets und so weiter mit drin. Denn es war wirklich ein Kraus, eine einigermaßen vernünftige Option zu suchen und hundertprozentig bin ich mit keiner von diesen Optionen einverstanden. Ein Problem ist zum Beispiel die Integration von der eigenen Cloud. Also egal welcher Cloud-Anbieter das ist, bestenfalls hat er ein Storage Access Framework Modul, wie eben zum Beispiel pCloud. Oder eben auch die Google Drive beispielsweise, Storage Access Framework und viele andere auch. Auch Nextcloud kann man mit diesem SAF einbinden. Und die Programme, die das unterstützen, die können dann auf all diese Clouds zugreifen und schreiben und lesen. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, denn da kann man dann selbst seinen Cloud-Anbieter auswählen und kann eben dann die Dateien direkt bearbeiten, ohne diese. Und das ist nämlich etwas, was ich einfach, das kann ich einfach nicht machen. Das geht nicht. Das ist zu arg. Also die Daten runterladen, die Datei runterladen, bearbeiten und dann wieder manuell hochladen. Das ist Steinzeit, Leute. Das kann ich auch gar nicht mehr machen vom Ablauf her. Da würde ich wahnsinnig werden. Wobei, naja, ich habe heute schon, bin ich schon genug auf die Probe gestellt worden, sagen wir mal so. Ja, der LibreOffice, ich komme erstmal zu der Hauptanwendung, die als Notlösung fungiert, hat. Und zwar ist das Entropen. Ja, Entropen ist eine Portierung von LibreOffice oder OpenOffice auf Android, und die ist ganz gut gemacht. Da kann man absolut nichts sagen. Der Desktop-Modus mit den entsprechenden Einstellungen, Skalierung beispielsweise, muss ich auf 60% stellen, PC-Modus aktivieren in der App und dann ein bisschen mit den Windows-Tricksen, ja, das heißt, die Größe des Windows festlegen, dann Programm beenden, Programm neu starten, Window geht in der festgelegten Größe auf, somit kann man dann auch das Maximale vom Bildschirm benutzen. Vorher kann es zu Grafikproblemen kommen, deswegen dieses etwas umständliche Lösung, die man aber nur einmal machen muss, und dann funktioniert das auch in Zukunft so. Ja, also Voraussetzungen für diese Programme natürlich bei mir waren einmal Unabhängigkeit von Google Play Store, besser noch von den Google Services an sich, Arbeiten im Desktop-Modus und Arbeiten eben im Mobile-Modus. So, und da hat eben Entropen zumindest zum Teil gepunktet. Der Desktop-Modus ist gut. Man kann alles machen, was man auch von der LibreOffice-Version gewohnt ist auf Linux oder auf Windows. Funktioniert alles wunderbar. Man kann seine Dateien bearbeiten, abspeichern, und das Gute ist, es wird auch Storage Access Framework benutzt, wenn man über das spezielle Menü am Anfang geht und nicht über das Dateimenü im Programm selbst dann. Aber das ist kein großes Thema. Dateien öffnen, neue anlegen, das geht über die Frontmaske, und dort kann man dann eben auf dieses Framework zugreifen. Von daher ist das auch mein Hauptprogramm, was ich nutze, weil ich eben diese Dateien direkt auf pCloud bearbeiten kann und auf jedem anderen Cloud-Anbieter, der eben Storage Access Framework benutzt. Soweit, so gut. Das Problem ist, und das ist ja fast schon ironisch, ja, weil es ja ein Mobilgerät ist, das Problem ist, dass die Mobilversion eine Katastrophe ist. Um es mal so zu sagen. Man kann sie benutzen, allerdings, wenn man die abwechselnd, wie ich jetzt, im Desktop-Modus und im Mobile-Modus, muss man sowieso erstmal wieder umschalten. Skalierung auf 100%, dann die Native UI aktivieren, PC-Modus ausschalten, und dann kann man das einigermaßen nutzen und unterwegs, allerdings auch mit Abstrichen. Also die Anzeige des Dokumentes ist natürlich auf dem kleinen Smartphone-Display nicht gut zu sehen. Also da ist einfach die Lösung von Google Docs besser. Ja. Hier muss man scrollen, oder man hat Mini-Buchstaben. Die Menüs genauso. Die sind so klein, dass man sie kaum bedienen kann. Zum Glück ist unten dann eben, wenn man die Native UI auswählt, ist unten dann eben zum Glück noch so eine Leiste, wo die wichtigsten Funktionen zumindest mal drin sind. Aber so richtig flüssig arbeiten kann man wirklich vergessen. Ja. Mobil. Wie gesagt, im PC-Modus ist alles wunderbar. Und das ist nun mal eben das große Problem. Ansonsten wäre Entropen ja die ideale Lösung gewesen für mich. Ja, Open Source ist das auch noch. Man braucht keinen Google Play Store. Diese Entropen gibt es auch auf Amazon, im Amazon App Store also. Ja, und damit ja, ist zumindest mal die Funktion gesichert. So ein klein wenig gibt es noch eine Sache, wenn man jetzt so eine Datei erstellt hat, ja, manchmal muss man die unterwegs ja nur ansehen und nicht unbedingt hier jetzt eine Version haben, die man also richtig bearbeiten muss. Wenn das reicht, das Ansehen reicht, dann kann man sich zusätzlich den LibreOffice Viewer installieren. Der ist ganz, ganz klein, den gibt es auf F-Droid, dem freien Open Source Software Store, und damit kann man eben die Dateien relativ gut, schnell, komfortabel betrachten, so wie es auf dem Mobile-Gerät sein sollte. Jedes Mal, wenn ich damit hier eine Datei angucke, denke ich, ach komm, jetzt bitte hier ein Edit-Button, einfach nur ein Edit-Button und dann einen Text eingeben und das wäre doch schön, ne? Aber nee, ist nicht. Ist nur zum Angucken. So sieht's aus. Gut, es gibt noch natürlich noch eine andere Lösung, dann gibt es auch ein bisschen mehr Auswahl, aber auch da muss ich sagen, ist es schwierig, was Vernünftiges zu finden. Klar, es gibt dieses, wie nennt sich das nochmal, ich weiß gar nicht, Polaris beispielsweise, Documents to Go, ja, und noch eins, wie heißt denn das, Office, irgendwas und PDF, ja, wunderbar. Die kann man natürlich nehmen. Problem ist, die haben alle nur lokalen Zugriff. Wenige Cloud-Dienste, pCloud oder ähnliches ist da nicht dabei. Zugriff auf Storage Access Framework natürlich nicht vorhanden, klar. Schon wird das ja ein großer Anwärter. Die Funktionen variieren natürlich stark zwischen den einzelnen Anbietern. Von daher war bei dieser Kategorie bei mir WPS Office die Alternative. Ja. Halt nicht für die eigene Cloud. Also wenn ihr eigenen Cloud-Server habt oder eben zum Beispiel über WebDAV, ja, oder eben pCloud oder ähnliches, das geht alles nicht. Könnt ihr nicht nutzen. Dafür bietet natürlich die Firma die eigene Cloud an. Es geht aber auch über Google Drive und Box, so die üblichen Verdächtigen. Ja. Oder eben über die eigene Cloud bei WPS. Da kann man sich natürlich überlegen, soll man da so ein Abo nehmen? Ja, gibt es so eine Pro-Abo-Version, dann hat man jede Menge Möglichkeiten beim Editieren von Dateien, eben auch beim Ablegen der Cloud und so weiter und so weiter. Die Free-Version ist für kleine Bedürfnisse ausreichend, sage ich mal. Genauer ist es nicht definiert. Allerdings gibt es hier wenig Cloud-Speicher in der freien Version, wenn man den nicht nutzt und quasi am Gerät die Dateien speichert, ist es ja okay. Ich weiß, es gäbe da Workarounds, ja, ganz klar. Man könnte zum Beispiel hingehen, könnte was einrichten mit Programmen, zum Beispiel FolderSync, ja, könnte dann ein spezielles Verzeichnis immer abgleichen lassen mit einer Cloud, die eben mit FolderSync zusammenarbeitet. Aber das sind nur so halbgare Sachen. Ja. Ich will die Dateien ja gar nicht alle auf meinem Smartphone haben, ich will die nur in der Cloud haben. Ja. Alles, was ich hier auf dem Smartphone habe, da ist mir nicht so wohl dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber das, was auf dem Gerät ist, ja, darauf haben dann entsprechend Finder zum Beispiel eventuell Zugriff. Die Cloud ist so schnell gesperrt, kann man gar nicht gucken. Also von daher, ich will die Dateien auch nicht hin und her schaufeln. Dann end ich damit, dass ich dann auf einmal auf dem Gerät eine aktuelle Version habe. Die Version in der Cloud ist nicht aktuell, dann editiere ich die, dann fehlen die die Funktion, die ich da eingefügt habe, wenn es mal mit dem Sync nicht klappt und so weiter. Und ruckzuck habe ich inkonsistente Dokumente, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, ob ist die Änderung jetzt tatsächlich drin oder ist die nicht drin. Und deswegen geht es einfach nicht. Ich will einen Platz, bei dem die Dokumente editiert werden und sonst nichts. Gut. Also wie gesagt, wenn das jetzt aber kein Totschlagargument ist, dann ist WPS Office recht interessant. Es bietet schon in der kostenlosen Version eine Unzahl von Funktionen. Die Benutzung ist sowohl im Desktop-Modus vernünftig als auch im Mobilmodus. Zwar ist die Nutzung im Desktop-Modus bei weitem nicht so gut wie bei Entropen, aber dennoch, da es in der mobilen Version viel, viel besser ist, gleicht sich das meiner Meinung nach aus und von daher ist das dann wieder etwas, was man auf beiden Systemen gut verwenden kann. Wie gesagt, die Funktionen sind umfangreich. Preise für die Pro-Pakete müsst ihr mal gucken, sind auch nicht so schlimm. Ja, also es geht, die kostenlose Version kann sehr viel. Eigentlich ist es ja alles okay. Aber Begeisterungsstürme tut auch das hier nicht springen. Und genauso ist es mit Soho. Soho benutzt seine eigene Cloud. Ja gut, 5 GB hat man frei, das dürfte für die meisten ausreichen. Ja, 5 GB Cloud-Speicher, um die Dokumente damit zu verwalten. Was soll's? Ja, da hat man dann eben vernünftige Mobile-Apps und natürlich auch ein vernünftiges Web-Interface, denn Soho ist ja einer der ersten, die die Bearbeitung von Dokumenten im Web ermöglicht haben. Also auch das ist dann natürlich gut und von daher wäre Soho ebenfalls eine gute Alternative zu dem Ganzen. Allerdings auch hier, ja, es muss dann eben die Cloud genutzt werden von Soho und fertig. Ja, also eine eigene Cloud kann man auch hier nicht benutzen. Das ist natürlich auch wieder schade. Ich habe Links zu allen drin. Ja, wie gesagt, bei allen ist es so, dass man nicht unbedingt den Play Store braucht. Die alle gibt es zumindest auch im Amazon Store, ja, der unabhängig läuft. Ganz klar, ich muss alles jetzt im Hinblick danach auch auswählen, weil möglicherweise es bald keinen Zugriff mehr auf den Play Store gibt für mich. Und wenn ich das dann auch auf Derivate von Android nutzen will, die keinen Play Store Zugang haben, bleibt das eben übrigens. Und weil wir gerade davon sprechen, komme ich jetzt zum zweiten kurzen Thema für diese Woche. Und zwar Aptoide fühlt sich unfair behandelt von Google, denn Google sieht diesen Play Store als Malware an. Nun ist aber erwiesen, ja, dass Aptoide alles andere als Malware ist. Er ist nämlich einer der sichersten App-Stores, die es überhaupt gibt. Ja. Auch das ist ja interessant mal. Und das ist schon eine Sache, wo man sich dann fragt, also was macht Google denn da? Deswegen wurde auch die Aktion ins Leben gerufen, googleplayfair.com. googleplayfair.com, dort wird zum Beispiel dieses Problem eben ausgebreitet. Und also das ist so, nicht nur, dass Aptoide nicht verfügbar ist im Play Store, sondern Aptoide wird als schädliche Software erkannt, wenn man die installiert und von Play Protect wieder gelöscht. Ja. Und das finde ich schon Hammer, weil das ist keine schädliche Software. Aptoide ist ein interessanter App-Store alternativ, der in Zukunft gerade für Huawei und Honor-Nutzer wohl eine große Rolle spielen wird. Kann man dort nämlich die meiste freie Software, die es im Play Store gibt, auch über Aptoide beziehen, ja, und damit hat man sehr, sehr viele Software, die man, auf die man dann möglicherweise gar keinen Zugriff mehr hat. Von daher ist dieser Store Gold wert für Honor und Huawei-Nutzer in Zukunft. Und umso schlimmer ist natürlich hier, dass das dann vom Google Protect eben als Schadsoftware erkannt wird. Gut, ich meine, wenn es keinen Zugriff mehr auf Google Play Services gibt, dann gibt es auch keinen Google Protect mehr. Von daher hat sich das Problem dann eh selbst erledigt. Allerdings ist da noch was anderes und das merke ich auch an mir selbst. Durch diese Verunsicherung, ja, dass Google mit dem Play Protect ja behauptet, dass das Malware wäre und dass das Schadsoftware wäre und dass es dort schädliche Apps gibt und so weiter, was das erwiesenermaßen nicht korrekt ist, ja, bleibt trotzdem eine riesen Unsicherheit. Ich habe das heute bei mir gemerkt, ich habe selbst an mir gezweifelt, habe selbst gedacht, ja Mensch, das sag mal, das kann doch nicht sein. Ich weiß doch, dass das nicht stimmt. Wieso habe ich jetzt Angst, von Aptoid irgendwas zu installieren? Das ist schon komisch. Man kann übrigens bei Play Protect ausschalten, dass diese App gelöscht wird. Man kann sie quasi sozusagen freigeben, sagen, nein, die App ist okay, nicht löschen. Das geht. Ja? Aber ihr merkt schon, wenn selbst Nutzer, die wissen, dass das nicht stimmt, Bedenken haben, ja, durch diese Aussage von Play Protect, das ist schon eine heftige Sache. Und ich bin auch selbst ein bisschen überrascht von mir, dass ich da so Angst habe. Ja. Ich meine, klar, die sitzt einem natürlich im Nacken, wenn man da produktive Software drauf hat, ja, alles mit dem Smartphone macht. Und dann gibt es da so ein Google-Service, der sagt, ne, hier, wenn so sinngemäß, wenn du das installierst, bist du verloren, ja, dann ist das schon ein gewichtiges Wort. Und deswegen finde ich richtig, dass es da jetzt so eine Aktion gibt dagegen. Wenn Google sagt, das ist Malware, dann sollen sie auch bitte darlegen, wieso, denn es stimmt, wie gesagt, offenbar nicht. Google hat wegen ähnlicher Sachen übrigens auch schon mal eine Strafe bekommen. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Denn, wie gesagt, es ist hier so, dass Aptoid eben nicht Malware ist, sondern einer der sichersten. Genau. Aptoid, also es ist ein unabhängiger oder wird von unabhängigen Studien, zum Beispiel von der Waseda University in Tokio, ja, bestätigt, dass Aptoid eben der Marketplace mit der geringsten Rate von Malware ist, den es gibt. Also das heißt, der ist sicherer, ja, als der Play Store. Das ist schon sehr, sehr interessant. Alle bekannten Antivirus-Programme, ja, zeigen auch an, dass der Aptoid oder dass Aptoid eine sichere App ist. Ja. Und Google gibt keine Hinweise darauf, warum diese App als unsicher eingestuft wird durch Google Play Protect. Und da stellt sich natürlich durchaus die Frage, ob da Konkurrenz verhindert werden soll, alternative App Stores. Und da ist auch die EU hinten dran her, denn das ist nicht okay. Gerade wird ja diskutiert, dass auch Apple zu alternativen Play Stores Freigabe erteilen muss. Ja, das wird diskutiert. Bei Android ist es meiner Meinung nach absolut notwendig, ja, denn bei diesem Marktanteil, das ist eine marktbeherrschende Stellung, da kann Google nicht hingehen und kann sagen, nur unser Play Store ist erlaubt, ja, sondern da muss es schon handfeste Gründe geben, warum man einen anderen Play Store als also einen anderen Software-Store als Malware abtut. Ja? Und von daher ist das absolut unverständlich. Ja? Naja. Wie auch immer, das geht hier sicherlich noch in eine weitere Runde, so wie das aussieht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass diese Aktion hier ungehört verhallt, wo momentan doch die EU so hinten dran her ist, da Google zur Raison zu bringen. Ja. Mal gucken. So, dann komme ich mal zu den News. Ja, ich hoffe, ihr hört das Affenkaraoke hier nicht im Hintergrund. Naja. Huawei bringt Android 9 nun auch für Mate 9 und P10. Ja, also das Android 9 Update wird jetzt ausgeliefert. Da ist schon gestartet. Könnt ihr also jederzeit bekommen. Und das finde ich eine schöne Sache. Ungeachtet der ganzen Probleme, die eventuell jetzt zukommen auf die Nutzer, bleibt Huawei hier am Ball, macht was geht und bringt sogar noch für diese alten Geräte ein Android 9 Update. Mensch, stellt euch mal vor, es gibt ja das Mate 20 schon, ja, beziehungsweise das P30 jetzt, und da bringt eben Huawei noch eine aktuelle Version vom P10 oder von Android aufs P10. Das ist eine faszinierende Geschichte und es zeigt, dass Huawei viel macht bei den Updates, dass sie sich durchaus gebessert haben. Früher hat, also Huawei hat immer noch so ein bisschen schlechter Ruf, was Updates betrifft von früher, weil da waren sie auch sehr, sehr, lahm, ja, und haben nicht viel gemacht, das muss man schon sagen, aber jetzt geht's richtig ab und da kommen also die Updates, nicht nur Sicherheitsupdates, kommen dann schon bei. Und das ist nicht schlecht, also eine super Geste. Google setzt sich derweil für Huawei ein und bevor ihr denkt, das ist jetzt ein Akt der Nächstenliebe, nein, ich behaupte, Google hat Angst. Ja, und zwar gewaltig Angst, denn das Problem ist ja, wenn so ein großer Anbieter wie Huawei auf einmal mit einem, klar, weil es ja auch gezwungen ist, mit einem alternativen OS kommt, dann hat Android ein Riesenproblem. Erstmals würde sich das dann auch von der Statistik her abspalten, ja, sodass auf einmal Android etwa 20% würden da wegbrechen, etwa. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Gefahr, dass Android endgültig aufgespalten wird. Es gibt ja in China, das wissen hier die wenigsten, gibt es ja in China sowieso keinen Play Store. Ja, und keine Play Services. Also von daher, die Leute in China, die lachen sich eher ins Fäustchen jetzt. Ja, weil die kennen das nicht anders. Was jetzt hier zu tun ist, ist natürlich ein eigenes System, das auch weitergehende Funktionen entfernt und ersetzt. Ja, das wären eben zum Beispiel die Play Services und auch eigene Apps eben einfügt. Und da hat eben Huawei auch schon große Erfahrung. Jede chinesische Firma hat da schon große Erfahrung damit. Und von daher ist dieses Arc OS, kommt gleich nochmal dazu, durchaus eine ernstzunehmende Geschichte, und das weiß auch Google. Samsung hat damals ja davon abgesehen, Tizen für die Topmodelle auf den Markt zu bringen. Ich denke, da haben große Verhandlungen mit Google damals stattgefunden, wo sicherlich auch Google einiges an Federn lassen musste. Ich habe das damals auch klipp und klar gesagt, ja, dass da, und das war ein offenes Geheimnis, dass da im Hintergrund etliches verhandelt wurde, ja, und eben auch entgegengekommen wurde bei Samsung, damit eben Samsung mit Tizen wegbleibt und eben das normale Android benutzt. Unter anderem waren da sicherlich die Sachen, diese Bloatware ein Thema, ja, denn Samsung wollte da schon seine eigenen Dienste in den Vordergrund bringen, was Google eigentlich nicht wollte. Ja, das war ja früher mal anders. Ja, die Google Services sollten da eben massiv im Vordergrund sein. Da war Samsung natürlich mit seiner Marktposition damals nicht einverstanden. Und jetzt blüht im Prinzip dasselbe, nur dass da Google im Moment nicht viel machen kann. Also die können mit Huawei zwar verhandeln, was sie wollen, aber das nützt nichts. Das heißt, Huawei ist nicht etwa freiwillig, gehen die auf dieses neue System, sondern die sind dazu gezwungen. Ja, und jetzt hat eben Google auch sich stark gemacht bei der US-Regierung, dass sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen, für mit Huawei zusammenzuarbeiten, damit es weiterhin ganz normal weitergehen kann mit Android, mit Play Store Updates oder mit System Updates, mit Play Store, mit Gmail, mit Google Maps und so weiter und so weiter. Da wird jetzt verhandelt. Es würde die amerikanische Sicherheit gefährden, die US-Sicherheit gefährden, wenn man das nicht tun würde. Ein gewaltiges und gewichtiges Argument natürlich, wahrscheinlich das einzig vernünftige Argument, dem so ein Politiker mit orangen Haaren noch zugänglich ist, ja, denn die nationale Sicherheit ist ja der Grund angeblich, ne, warum das gemacht wurde. Und jetzt ist es natürlich gar nicht so ohne. Wenn nämlich zum Beispiel jetzt ArcOS, also das Huawei OS, tatsächlich nicht so sicher wäre wie das Google Android OS und jemand aus den USA würde mit Leuten, die eben so ein OS haben, kommunizieren, Daten austauschen und so weiter, dann würden die Daten eben nicht mehr sicher sein, laut Google. Und ich meine, das ist schon ein bisschen fadenscheinig. Ich denke doch mal, dass das Huawei OS vielleicht sogar noch sicherheitstechnisch besser da kommt als die NSA Android-Variante. Aber ich finde es natürlich aus dem Grund positiv, dass Google da sich einsetzt. Ich denke auch, das ist natürlich nicht der wahre Grund. Die wollen Geschäfte machen, ganz klar. Und die sehen natürlich die Gefahr, dass Android da massiv beschädigt wird. Und das wäre der Fall. Huawei ist, wäre, ja, jetzt, ich sag's immer wieder, jetzt im Juli der größte Android-Hersteller der Welt gewesen. Ja. Werden sie jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mehr sein, wobei die Abverkäufe laufen super gut noch. Ja, mal sehen, vielleicht schaffen sie es doch noch, kurzzeitig. Samsung wird natürlich davon profitieren, klar. Aber so sieht es aus. Währenddessen wird auch in Deutschland bei großen Elektronikmärkten Huawei und Honor weiter im Programm sein. Ja, und in einzelnen Märkten wurde sogar eine regelrechte wurden die Mitarbeiter sogar regelrecht eingeschworen darauf, ja, Huawei und Honor weiter zu unterstützen und eben diese Erpressung durch die USA nicht hinzunehmen. Ja. Und das finde ich sehr mutig. Ich muss sagen, Hut ab vor diesen Filialen, die das so tatsächlich den Mitarbeiter kommunizieren und die sagen, also Huawei und Honor, jetzt erst recht, wir bieten vollen Service und Schluss. Und das ist mal eine tolle Sache, eine tolle Aussage. Wie das natürlich dann aussieht, wenn tatsächlich in den 90 Tagen alles ablaufen sollte und es tatsächlich dazu kommt, dass es keine Play-Services mehr gibt, werden wir mal sehen. Aber so großen Elektronikmarktketten, die hätten auch die Möglichkeit, ArcOS als das neue OS zu bewerben, fertig, ja, Android, Ende, brauchen wir nicht, iOS, das ist die Alternative zu Android und iOS und die haben die Marktmacht, auch das zu tun und es sieht ganz so aus, als ob diese Elektronikmarktketten tatsächlich Huawei und Honor treu bleiben, das finde ich mal eine ganz, ganz tolle Sache, riesiges riesige Freude hat mich da natürlich gepackt, als ich davon gehört habe. Und eine richtig tolle Sache. Mittlerweile ist auch so, dass die User sich über manche Meldungen freuen. Zum Beispiel, dass Bloatware von Facebook jetzt nicht mehr auf Huawei vorinstalliert ist. Yay! Ich hoffe, ich kriege hier noch so ein Update, wo dieses der Facebook-Track da runterkommt, weil es ist ja so, dass in den Honor- und Huawei-Geräten ist ja Facebook als App fest installiert. Ich kann das zwar deinstallieren, aber ein kleiner Teil bleibt eben hier drauf auf dem Gerät. Das finde ich nicht toll, aber zum Glück kann man es eben deaktivieren. Und dass jetzt eben hier komplett keine Bloatware mehr drauf sein soll, also komplett keine Facebook-Dienste mehr, auch kein WhatsApp mehr, yay, weil das gehört ja zu Facebook, und auch kein Instagram, weil es gehört auch zu Facebook, ja. Das finde ich ganz, ganz toll. Für die normalen Benutzer ist es nicht weiter tragisch, weil die können sich die Software immer noch ganz normal installieren, ja, wenn sie dann Schrott drauf haben wollen, ja, und für die anderen, die können sich jetzt freuen, dass die Bloatware dann weg ist und diese Sachen, also Facebook, WhatsApp und Instagram nicht mehr vorinstalliert sind. Yay! Tja, und erste Screenshots von ArcOS sind aufgetaucht und ich muss sagen, gefällt mir. Ja, es ist noch nicht so viel zu sehen. Ja. Also ist natürlich auch nur mit Vorsicht zu genießen, aber es sieht aufgeräumt aus. Ein bisschen erinnert es an iOS, was aber in dem Fall jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Passen sich ja momentan, nähern sie sich ja ziemlich an. Was man jetzt so sieht, ist erstmal nicht schlecht. Und soll Android kompatibel sein, nach allem, was man bisher weiß. Davon gehe ich auch aus. Das heißt, man kann eben aller Wahrscheinlichkeit nach Android-Apps, die nicht aus dem Play Store kommen, die eben durch Aptoid, F-Droid oder den Amazon App Store kommen, ja, dass die dann eben funktionieren. Ja, der App Store von Amazon ist natürlich herunterzuladen direkt aus dem Browser, von daher kann man den da installieren und dann hat man eben seinen App Store drauf, bei dem man auch Paid-Programme dann kaufen kann und die anderen Aptoid und F-Droid laufen ja sowieso dann eben als separate Programme, auch die kann man separat downloaden. Ja. So, das ist mal schön, also ArcOS ist richtig in der Entwicklung. Erste Screenshots aufgetaucht. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, auch wenn die Screenshots jetzt nicht allzu aussagekräftig sind. Aber man sieht schon mal die Settings, das Settings-Menü und das allgemeine Design. Da gibt es nichts zu mäkeln dran. Ehrlich gesagt, selbst wenn das die größte Katastrophe wäre, ich würde es trotzdem nehmen. Gerade erst recht. So, aber schön, umso besser, dass es so gut aussieht. So, Kameras im Bildschirm. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon darüber berichtet. Die gibt es jetzt von Oppo und Xiaomi demnächst. Die stellen beide oder haben beide schon das vorgestellt. Dabei ist es so, dass, und da habe ich mich schon längere Zeit gefragt, warum das nicht schon gemacht wurde. Das müsste doch technisch möglich sein. Das ist quasi hinter dem LCD, also hinter dem Display. Ja. Und das wird eben an der Stelle, wo die Kamera sitzt, bei Bedarf dann eben schwarz, großflächig schwarz, ein Balken. Ja. Zum Beispiel, eben, also nur wenn man die Kamera eben aktiviert. So dass eben natürlich das Licht, das vorne vom Display kommt, ja, dass das eben nicht das Kamerabild verhunzt. Ja, ganz klar muss es dort natürlich schwarz sein. Ja. Ansonsten, wenn man dann eben die Kamera nicht nutzt, kann man das ganze Display nutzen, zack, ohne dass dort irgendein Notch ist oder ein Punchhole oder sowas. Man hat einfach ein komplettes Display und die Kamera ist hinterm Display. Cool. Ja, also das ist wirklich eine fantastische Geschichte und so habe ich mir auch die Entwicklung vorgestellt. Ja. Und ich habe ernsthaft noch gezweifelt daran, habe noch gedacht, Mensch, gibt es da irgendein technisches Problem, dass das gar nicht möglich ist? Aber Oppo und Xiaomi zeigen, nein, es gibt kein technisches Problem, dass das nicht möglich sein sollte. Es geht. Es geht. Ja. Wie gut dann natürlich die Qualität ist, ist eine Frage. Natürlich ist quasi zwischen der Kamera und dem Motiv ist ja quasi noch ein LCD-Panel. Ja, und das muss natürlich auch wahrscheinlich wieder über Software eben rausgerechnet werden, diese Verzerrungen, die es da gibt. Ja. Und dann eben umgesetzt werden. Ich meine, es ist natürlich auch die Sache, wie groß muss die Qualität sein bei einer Selfie-Kamera. Ja. Also ich denke, das wird ausreichend sein, ja, mit der ganzen Chose. Hinten ist das ja nicht notwendig, bei dem Kamerasensor hinten, dass da ein LCD-Display drüber liegt. Von daher ist die Qualität ganz normal. Nur die Selfie-Qualität könnte halt etwas, sag mal, etwas beeinträchtigt sein. Aber ich bin ziemlich positiv gestimmt, dass durch die Software vieles so retuschiert werden kann, dass es ein Normalbenutzer überhaupt gar nicht merkt. Und wer außer Normalbenutzer macht denn Selfies? Na gut. Okay, dann weiter. Gizmo China. Ich habe in der Rios Wochensicht schon kurz drüber gesprochen. Wer sich über die neuesten chinesischen technischen Errungenschaften, insbesondere Smartphones, ja, auf dem Laufenden halten will, der kann mal zu gizmochina.com gehen. Ja, also gizmochina.com. Ja, dort findet ihr jede Menge Infos, auch natürlich vor allem über die China-Telefone, und das wird in der Zukunft sehr, sehr interessant werden, was da alles kommt, was da auf uns zukommt, welche Änderungen es gibt. Wenn unsere Presse das Thema dann langsam aber sicher fallen lässt, ja, wird das dann natürlich eine wichtige Informationsquelle sein, und schon heute findet man dort wahnsinnig geniale Sachen, und ja, manchmal wird man auch ein bisschen wehmütig, wenn man sieht, wie weit die Technik in China bereits ist, die vorhandenen Sachen, die Gadgets, die es dort gibt, im Vergleich zu dem, was es bei uns gibt. Das ist ja wirklich manchmal ein Trauerspiel. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, Bon Voyage Google Trips. Google Trips wird das Zeitliche segnen. Das wird einige auch hier im Uncast nicht sehr erfreuen. Denn bereits im August, ist das Datum? Ich glaube, im August war es, soll Google Trips verschwinden. Und damit wird das Ende dieser App eingeläutet. Allerdings ganz so schlimm ist es nicht, denn es ist ja schon der Trips Webservice gestartet. Das ist auch an mir etwas vorbeigegangen. Also im Prinzip wurde die APK ja durch den Trips-Dienst im Browser ersetzt. Ja? Google.com/travel. Ja? Das ist der neue Trip-Planning-Service von Google. Und ja, es war ja da auch schon abzusehen, dass da das dann eben gecancelt wird. Viele andere Funktionen werden auch natürlich von Google Maps übernommen, ne, oder wurden bereits übernommen. Ja. Und wenn sich das verknüpfen lässt, wovon ich stark ausgehe, ich habe mir diesen Dienst noch nicht angeschaut, dann mit der Webversion, dann ist eigentlich alles mehr oder minder im Lot. Und man kann den Verlust, glaube ich, verschmerzen. Ja. Aber es ist immer, was ich sage, ja, diese exotischen Sachen sind eben immer schwierig. Ja. So wie mir es heute eben auch gegangen ist. Und der Uncast wäre heute fast ausgefallen, deswegen zum ersten Mal. Weil ich, ja, also das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist sehr nervig, ja, und es wird jetzt auch gleich noch viel Arbeit geben, dann mit der Bearbeitung noch, und ich hoffe, dass es überhaupt einigermaßen geklappt hat mit der Aufnahme. Wenn es hier abgehackt wird, tut mir leid, ich kann nichts mehr dagegen machen, ist nun mal so, Echt schlimm, wirklich. Naja, okay. Ich hoffe aber, dass die Aufnahme richtig funktioniert. So wie ich das jetzt sehe, geht's. Und naja, okay. Das OnePlus 7 ist jetzt auch in Europa erhältlich. Ja, gut, gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ich habe da schon etliche Male drüber gesprochen, über das OnePlus 7. Von daher, okay, aber jetzt könnt ihr es auch tatsächlich kaufen in Europa. Ich bin zwar der Meinung, dass es bei Huawei und bei Honor vor allem momentan durchaus Besseres gibt zu den relativ gesehenen Preisen. Also wenn ich mir die Preise angucke, ja, das kommt eben daher, weil OnePlus eben hier die Low-Preisschiene jetzt verlassen hat. Ja, und von daher, ja, sie sind sehr, sehr gut von den technischen Daten her, die Geräte, aber preis-leistungsmäßig würde ich sagen, sind die Huawei bzw. die Honor-Geräte jetzt doch tatsächlich den OnePlus voraus. Ein Serverausfall bei Google hat für Probleme gesorgt. Ich selbst habe es nur bei Diensten gemerkt, die ausgefallen sind, die wiederum auf Google Services gesetzt haben, glücklicherweise. Und da sieht man, dass ich die Nutzung von Google-Diensten auch ziemlich stark zurückgefahren habe schon. Mir ist es gar nicht aufgefallen mehr. allerdings bin ich, es war glaube ich Crunchyroll, ja, da wollte ich eben ein Video gucken und das ging dann nicht. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, ah ja, okay. Das hat damit zusammengehangen, Serverausfall bei Google, dann sind auch viele andere Seiten eben runtergezogen worden dadurch. Tja, sehr schlecht. Sollten die Firmen mal drin überlegen, ob sie da nicht irgendwelche Systeme einsetzen, redundante Systeme, dass das eben nicht mehr passiert, dass wenn Google ausfällt, dass man trotzdem noch die Dienste nutzen kann. Jo, naja. Okay, Dark Mode. Ich weiß ja nicht, ihr wisst ja, wie ich zum Dark Mode stehe. Ja. Also ich weiß nicht, was man damit mit dem Smartphone machen will, es sei denn, man nutzt das Smartphone eh nur daheim im Bett, im Dunkeln, aber ansonsten okay, wer es will, nur ich habe mich gefragt, warum macht Google auf einmal so einen Hype draus? Ich meine, die paar lauten Nutzer, und das sind wirklich nicht so viele, das sind nur die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, nämlich die Hardcore-User, die paar, daran kann es nicht liegen. Auf die hat Google noch nie gehört. Im Gegenteil. Ja. Die kriegen ständig Dienste abgeschaltet, die Hardcore-User, ja, weil es eben keine Massen-User sind. Ja. Wie? Nur ein paar Hunderttausende, den Dienst müssen wir abschalten. Ne? Ja. Leider sind die User immer am lautesten. Aber okay, egal. Warum in dem Fall jetzt Dark Mode? Ja, jetzt kam die Auflösung. Apple hat auf der Worldwide Developers Conference auf der letzten gezeigt, der Dark Mode kommt auf iOS. Oh nein, jetzt ist mir alles klar, ne? Was? Ach so, weil es Apple jetzt macht, muss es eben Google jetzt auch machen, ne? Muss natürlich auch einen Dark Mode anbieten. Vorher war der Dark Mode, naja, nö, passt ja nicht zu unserem Material Design, ne? Und jetzt kommt, Apple hat ja auch hier auf diesen hellen, ne, Dings gesetzt, was auch vernünftig war. Jetzt kommt ein Dark Mode in iOS, ja, der natürlich stolz präsentiert wird als super Innovation. Ich meine, da wurde mal bei Android wurde der abgeschafft, weil die Leute das nicht gescheit lesen konnten. Ne? Und jetzt kommt es natürlich wieder, weil es Apple wieder gebracht hat. Also gut, jetzt weiß ich zumindest, warum auf einmal so ein Hype bei Google stattfindet um den Dark Mode. Die müssen wohl spitz gekriegt haben vor der Präsentation. Apple will einen Dark Mode machen. Da müssen wir auch einen Dark Mode haben. Geschwindigkeitsanzeige bei Google Maps ist jetzt in Europa aufgetaucht. Das ist noch nicht die Anzeige, wie schnell man fahren darf, auf die ich ja wirklich warte, ja? Sondern das ist nur ein Speedometer. Also man kann jetzt bei Google Maps sehen, wenn ihr serverseitig schon freigeschaltet seid, wie schnell ihr fährt. Ja. Und ihr braucht euch nicht zu wundern, ja, diese Anzeige ist genauer als eure Anzeige im Tacho. Ist zwar jetzt nicht hundertprozentig genau, aber viel genauer als die Anzeige in eurem Auto. Ja. Ich würde trotzdem bei Verkehrsbeschränkungen, also Geschwindigkeitsbeschränkungen, würde ich trotzdem eher auf den Tacho gucken, weil es hat nämlich schon einen Grund, warum der Tacho nicht mit der realen Geschwindigkeit übereinstimmt. Somit wird verhindert, auf jeden Fall verhindert, dass ihr geblitzt werdet, auch wenn auf eurem Tacho eben die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird. Normalerweise ist es so, bei 100 Stundenkilometern ist bei den meisten Autos, liegt die Toleranz dann eben bei etwa 10%. Das heißt, wenn ihr 100 angezeigt oder wenn ihr 110 fährt auf dem Tacho, fahrt ihr in Wirklichkeit nur 100 Stundenkilometer. Ja, also so etwa 10%. 10% Toleranz einfach dazu rechnen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist Vorsicht geboten. Also ich habe gemerkt, bei 50, 55 geht noch, aber bei 30, 33 wird es zu eng. Da ist 30, also 32 Stundenkilometer. Ja. Das muss man sich da merken. Das könnt ihr auch mal sehen. Manchmal, es gibt hier so Schilder manchmal an den Straßen, wo eure Geschwindigkeit einblendet, ohne dass ihr geblitzt werdet. Dann könnt ihr mal gucken, fahrt mal gleichmäßig mit eurem Auto auf so eine Messstation zu, zum Beispiel mit 50, und guckt da mal, was da drauf steht. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr deutlich weniger angezeigt bekommt, als ihr auf dem Tacho habt. Genau aus dem Grund. Damit wird eben vermieden, dass ihr, wenn ihr jetzt 50 auf dem Tacho habt und ihr kommt auf eine Radarfalle und ihr habt vielleicht 51 drauf, weil so genau kann man das ja am Zeiger bei den alten Instrumenten zum Beispiel gar nicht sehen, und ihr würdet geblitzt werden, 51 Stundenkilometer, das geht ja nicht. Ja, also nicht, das wäre nicht okay. Und deswegen hat man sich eben entschlossen, zusätzlich zu der Toleranz, die natürlich auch abgezogen wird, aber auch eine Toleranz im Fahrzeug zu machen. Und deswegen, wenn ihr also schockiert seid, dass ihr hier andere Werte angezeigt bekommt, das sind die GPS-ermittelten Werte, und die sind nahezu ganz genau, ja, nahezu ganz genau, also die sind wesentlich genauer als der Tacho. Die stimmen in aller Regel dann auch mit dem überein, was ihr an solchen Geschwindigkeitsmesspunkten gezeigt bekommt. Aber Vorsicht! Wenn dort steht 50, ja, oder 51, dann seid ihr zu schnell. Ja. Wenn dort steht 50, seid ihr genau richtig. Und deswegen ist es, ich halte mich da lieber an den Tacho und fahre laut Tacho dann eben 50 oder 54. Dann weiß ich eben hier, das ist meine Toleranzgrenze. Und zack, dann ist es in Ordnung. Ansonsten wird es eben schwierig. So. Was noch? Der LG G7 Android 9 Update kommt ebenfalls in Europa. Auch das ist gut zu hören, wobei das G7 natürlich auch nicht jetzt unbedingt das älteste Gerät ist, also ein altes Gerät ist. Ne? Von daher darf man sich freuen. LG ist ja nicht ganz so freudig mit den Updates. In der Update-Verteilung, das dauert dann schon ein bisschen länger und wird auch von den Geräten nicht so lang gemacht, aber immerhin, das G7 Android 9 Update ist auch okay, denke ich, da können sich auch die Nutzer schon freuen drüber, dass sie das noch bekommen für diese Verhältnisse. Samsung Galaxy Note 10 Renderings sind auch aufgetaucht, Schock, keine 3,5 mm Klinkensteckerbuchse, shocking, ja, Ich weiß, das ist immer noch so ein Thema. Ich habe sie bis jetzt Zero gebraucht. Also habe Bluetooth, ja, aktiviert und aber ich finde es trotzdem noch okay, wenn man es hat, natürlich, ganz klar. Ich war auch froh, dass im Honor View 20 noch drin ist, aber ich merke es eben, brauchen tue ich sie nicht wirklich. Das ist eigentlich nur noch zum Gefühl, ich hab die für alle Fälle, aber mehr ist es nicht. Die besten Games für Android TV, da habe ich auch noch einen Artikel gefunden. Das ist interessant. Ich weiß ja, dass einige von euch hier Android TV auch in Nutzung haben. Guckt euch das mal an, das sind ein paar sehr interessante Games dafür vorhanden. Unter anderem auch das Evoland und Evoland 2, ja. ist ja Software, die optimal laufen da drauf. Aber ein besonderes Schmankerl für Leute wie mich, die den PC-Modus nutzen, ja, diese Games, die auf Android-TV gut laufen, laufen in aller Regel auch perfekt im PC-Modus, wegen der Steuerung und so. Ja. Wahnsinn, da habe ich schon wirklich Überraschungen überlebt, zum Beispiel eben das Evoland 2. Das ist der absolute Wahnsinn zu benutzen im Desktop-Modus und auch Thimbleweed Park. Leute, das könnt ihr wirklich 1:1 so benutzen, wie eben, das Spiel ist ja gemacht, so wie diese Point-and-Click-Adventures auf dem Amiga, ja, und das ist, könnt ihr 1:1 benutzen, wie diese Point-and-Click-Adventures auf dem Amiga. Der absolute Hammer, richtig cool. Link findet ihr dann in den Shownotes. So, zu Community. Ich wollte hier eigentlich jetzt hier, das vorlesen, aber ich kann es nicht vorlesen, weil das Gerät, auf dem gerade aufgenommen wird, da ist das Line drauf, ja, und jetzt kann ich da nicht mehr reingehen und reingucken, sodass ich die Nachricht nicht vorlesen kann. Deswegen sorry. Ich weiß aber, dass der Alexander was geschrieben hat zu dem OneDrive und Office 365, weil und zwar betrifft der letzten Sendung mit der Huawei Cloud. 5 Euro wären nicht so toll. 1 Euro pro Monat für 50 GB wäre ja nicht so toll. Die besten Erfahrungen hat er eben mit dem OneDrive gemacht und es ist auch sehr, sehr günstig. Ja. Ja, also da kann ich dazu nur sagen, also politische Sachen, wie der Alexander auch gesagt hat, politische Sachen mal außen vor gelassen. Geht die Cloud OneDrive eigentlich sicherheitstechnisch nicht. Ja. Die App auf Android funkt permanent nach Hause. Das wurde auch schon mehrfach moniert. Ihr könnt es ja mal eingeben bei Google, ja, OneDrive und Kommunikation nach Hause, ja, oder Hintergrundübermittlung. Das ist schon äußerst fragwürdig, warum da so viel geblabbert wird von dieser OneDrive-App. Aber auch davon mal abgesehen, ja. Also zunächst mal die 50 GB, das sind ja eigentlich 55 GB, die es bei Huawei gibt, sind gut vom Preis her, 1 Euro. Absolut gut. Ich habe nämlich gesehen, das Angebot bei OneDrive ist auch nicht groß anders, ja, was eben dieses 50 GB Paket betrifft. Ich gucke gerade mal Sekündchen. Mann. So, ja, alles anders hier mit dem Tablet, ja. ich hoffe, ich finde es gleich. Sorry, so, jetzt hat, mal gucken. Ja, abbrechen ist ja auch nichts groß. Das lädt und lädt und lädt. So, jetzt habe ich es gefunden. Also die OneDrive 50 GB, nur Speicher, ja, kostet 2 Euro im Monat. Also nichts mit 1 Euro im Monat, 99 Cent, ja, sondern 2 Euro im Monat. Ja, also was noch, ne? Das war's. Wo es natürlich dann besser wird, ja, ist bei den größeren Paketen, also das Office 365 Personal beispielsweise, 1 Terabyte für 69 Euro im Jahr, das ist schon gut, denn man hat hier auch Zugriff auf die Office-Pakete davon, also das im Lieferumfang, ja, von Office 365 quasi enthalten, ja. Und das ist ja gar nicht so schlecht dann. Und das nächste Angebot, die Premium-Funktion, OneDrive Premium-Funktion, ist 99 Euro im Jahr. Und dann kriegt man glatte 6 Terabyte insgesamt, nämlich 1 Terabyte pro Nutzer. 6 Nutzer kann man anlegen. Also das heißt effektiv 6 Terabyte auch das ist natürlich, das ist wunderbar, ganz toll. Ja, also da gibt es nichts zu deuteln. Die großen Pakete sind natürlich günstiger. Es zählt natürlich auch für das Huawei-Paket, ja, die 2 Terabyte, die es da gibt, die kosten, glaube ich, auch nicht viel mehr als dieses 365 Personal, hat aber natürlich die Office-Software dabei. Ja, warum ist eigentlich die Office-Software vorhin nicht als Alternative genannt worden? Das, also eigentlich wäre es ja eine Alternative, ja, denn die Apps, die gibt es nicht nur im Play Store, sondern die gibt es auch tatsächlich im Amazon App Store beispielsweise, ja, und ich meine sogar, die habe ich noch in anderen Alternativen gesehen, ich glaube sogar im Huawei Store gibt es die, wenn ich das richtig weiß. Nur die Frage ist eben, wie lange es die noch gibt. Ja, Microsoft ist natürlich ein waschechtes US-Unternehmen, das auch noch in sicherheitsrelevante Sachen verstrickt ist mit der US-Armee und so weiter. Und von daher bin ich stark am Zweifeln, dass die für Huawei und Honor-Geräte auch tatsächlich noch Produkte liefern können. Ja. Wie das aussieht, wenn die dann einfach nur sagen, ja, okay, offiziell machen wir das nicht mehr, aber die Apps gibt es ja noch, wir verhindern nicht aktiv, dass die auf Huawei oder Honor-Geräte laufen. Klar, darauf hoffen natürlich alle, darauf hoffe ich auch besonders, was andere Apps anbetrifft, ja. Ich hoffe, dass das nicht auch noch verlangt wird von der US-Regierung dann, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nur die Tatsache ist eben, dass ich da ja, also da komme ich ja vom Regen in die Traufe. Ja, also ich meine, Leute, ne? Wie soll ich das sagen? Ich habe ja schon Bedenken, die Daten zu Google zu legen. Aber zu Microsoft? Niemals! Ja, gut, aber das sind natürlich persönliche Sachen, da muss jeder darauf, da selbst drauf achten, ob er da vertrauen will drauf, ja, ich meine, es ist vermutlich genauso töricht, Google zu vertrauen, ja, als Microsoft zu vertrauen, ganz klar, aber dennoch muss das jeder für sich selbst entscheiden, für mich kommt das jedenfalls nicht in Frage, von daher, also ich lade meine Daten nicht bei den NSA auf den Servern, ja. Die sind schön in China, wo die US-Jurisdiktion und die Jurisdiktion, die relevant sind, nicht an meine Daten rankommen, fertig. Ja. Dann ist es mir auch wurscht. Jo, so. Also das war einmal das. Sicherlich könnte man darüber jetzt noch längere Zeit reden, aber ich glaube, der Tenor ist da klar. Und deswegen hat es auch nicht als Alternative in die Office-Software geschafft. Und ich habe die auch nicht getestet. Von daher kann ich auch nichts von der Qualität dazu sagen. Auch in der Community wurde klar, dass, ich glaube, der Kritz hat es geschrieben. Sorry, falls ich da jetzt jemand verwechsel. Wie gesagt, ich kann leider nicht gucken. Ich muss das alles aus meinem Gedächtnis raus jetzt machen. Geschrieben, dass da eben Google möglicherweise die Angst vor einem alternativen Betriebssystem dazu bringt, bei der US-Regierung hier ihr Statement abzuliefern und zu bitten, hier eine Ausnahmeregelung zu bekommen. Es dürfte auch interessant sein zu sehen, wie die Konkurrenz darauf reagiert, denn ich denke, Apple hätte vielleicht auch gerne eine Ausnahmeregelung. Ja. Oh, Moment, was? Was rede ich da? Ja, bestimmt hätte ARM gerne Ausnahmeregelungen, ja, weil ich weiß ja nicht, es ist ja nicht klar, vermutlich ist die gar nicht notwendig, ja, wegen dieser 25% Technikschwelle, die es da bei den Kirin-Prozessoren gibt. Aber dennoch, ich denke, eine ganze Reihe von Firmen hätte da auch ein Interesse daran, vielleicht eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, Von daher weiß ich nicht genau, wie die Regierung da der USA darauf reagieren wird. Ja, mal sehen. Ich habe ja schon gesagt, bestenfalls heißt es dann, es geht einfach so weiter. Aber ich kann euch eins sagen, Huawei wird ein neues OS rausbringen. Die Entwicklung ist ja schon sehr weit. Und die werden das machen, weil die das in Zukunft nicht mehr riskieren wollen, unter Druck gesetzt zu werden durch die USA. Und ich werde auch, also ich denke mal, wenn das so läuft, dass, wovon ich ehrlich gesagt auch ausgehe, dass mittelfristig die Sanktionen gegen Huawei wieder aufgehoben werden und dass der Play Store und Google-Dienste es ganz normal wieder geben wird für Huawei und Honor, werde ich dann trotzdem auf ArcOS wechseln. Ja, ganz klar. Auch ich möchte nicht Betrugsmasse sein für eine Erpressung der USA. Da gebe ich mich nicht dafür her. Da nehme ich mich raus aus der Formel und steige dann auf ein China-OS um. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach ArcOS eben sein. Genau. Von daher, das wird auch sicherlich die Huawei-Funktionäre so sehen. Die werden dann das Huawei-Gerät als ArcOS-Gerät verkaufen, mit der Option vielleicht beim Boot-Up eben zu sagen, nö, ich möchte Android haben, ja, oder ich möchte ArcOS haben. Ich denke, so wird es dann eventuell aussehen, mittelfristig. Aber das alles werden wir dann natürlich sehen. Dennoch denke ich, dass Google hier nicht aus Nächstenliebe zu Huawei das macht, sondern dass die sehen, dass Android ein ganz gewaltiger Schlag bekommt, falls Huawei mit seinen Verkaufszahlen auf einmal ArcOS rausbringt. Und da werden auch einige Entwickler drauf springen, das kann ich euch sagen. In China ist es ja auch schon normal, also dort haben die alle schon ihre Software in diesen China-Stores. Ja? Da auch viele internationale Software bereits aus China kommt, werden sich manche auch wundern, wie viele Software, die sie kennen, bereits im Store drin ist. Ja? Und viele andere Entwickler aus dem Westen werden natürlich nicht den über 20% großen Marktanteil von Huawei schmähen und werden dort vielleicht auch überlegen, ob sie die ein oder andere App, ja, im Schnellverfahren mit Huaweis Hilfe für ein Apple und ein Ei portieren. Ja, ganz klar. Gut. Was haben wir noch? Google Stadia war auch natürlich ein Thema in der Community, und da hat sich der Mario auch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wie Abo, 10 Euro und Wahnsinn, her damit. Ja, cool, also so sinngemäß. Ne? Aber ich teile da die Euphorie nicht ganz so. Ich habe das eben ja schon gesagt in der Rios Wochensicht, da habe ich Stadia auch behandelt noch ausführlich. Ich sehe das nicht ganz so positiv momentan. Da muss man monatlich zahlen. Für Premium-Spiele nochmal für das Spiel einzeln bezahlen. Das, was momentan angeboten wird als Founder Edition, 129 Euro, gebe ich nicht aus, wenn ich schon PlayStation 4 da stehen habe, sorry. Aktuelle beziehungsweise exklusive Titel sehe ich nicht. Ja. Die Qualität ist auch noch unbekannt. Wie ist es mit den Latenzzeiten, Internetverbindungen und so weiter? Ja? Geeignet für Spiele wie Destiny 2, für 3D-Shooter, ja, und so weiter. Puzzle-Games, nö, das brauche ich nicht. Ja, sorry. Die mache ich dann auf dem Smartphone vielleicht so, aber garantiert nicht über Stadia. Da will ich schon was Gescheites haben. Vollpreisspiele in PS4-Qualität, das ist das, was ich brauche. Denn bei der PS4 kann ich mir ebenfalls einen Abo-Service nehmen für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Und dann gibt es ein paar gescheite Spiele ja, im Stream, ohne dass ich die auch noch zusätzlich kaufen muss. Und wenn ich dann mal ein Sonderspiel eben haben möchte, ja, wie ich jetzt zum Beispiel GTA 5 gekauft habe, dann kann ich mir die immer noch kaufen, entweder als Scheibe im Geschäft oder eben als Streaming, als Download, nicht als Streaming-Games, sondern als Download auf der Festplatte, sodass ich dann auch mit relativ schlechter Internetverbindung spielen könnte. Ich habe zwar eine gute Internetverbindung, aber die Latenzzeiten, die können sich zu bestimmten Uhrzeiten doch gewaltig unterscheiden. Und ob ich abends um 20 Uhr genauso gut zocken kann wie morgens um 10 Uhr, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln, wenn ich mir da mal so angucke, was alles auf den Streaming-Servern für Video passiert. Ich sag nur Crunchyroll. Also so zwischen 19 und 21 Uhr, kann man es zu den meisten Zeiten vergessen, übers Fire TV Crunchyroll zu gucken, weil es dann nämlich nur Ausfälle gibt. Ja. Zu anderen Zeiten, wo eben keine so große Nachfrage ist, ja, geht alles wunderbar, toll. Ja. Bei Amazon haben den Server zwar ganz gut im Griff, aber auch da kommt es öfters mal vor, ja, dass auf einmal eine Pufferung stattfindet oder die Auflösung kurzzeitig runtergeschaltet wird, eine gruselige Qualität, und dann erst nach einer Zeit wieder hochgeschaltet wird, wo eben dann die Internetverbindung zeitweise schlecht wird. Klar, es hängen sehr viele mit drin. Erstmal der Server vom Anbieter selbst, also in dem Fall eben von Google Stadia. Dann eben die Internetverbindung, die Root-Server, die dazwischen hängen. Ja. Dann die Server vom ISP, dann die Leitung vom ISP zur Wohnung, dann, also zum Verteilerkasten, dann vom Verteilerkasten zu der einzelnen Wohnung, ja, und in alle diesen Etappen können sich eben Verzögerungen ergeben, ja, und wenn mal etwas statt 10 Millisekunden auf einmal kurzzeitig mal 60 Millisekunden dauert, dann ist es beim Surfen nicht ganz so schlimm, beim Spiel, tja, sorry, ich sage nur 3D-Shooter, seid ihr sofort gekillt, ja, nur weil es mal einen kurzen Leck gibt. Habt ihr keine Chance. Da muss eine stetige, geile Verbindung stehen. Und wie gesagt, die Spiele, die eben so eine technische Anforderung eben nicht haben, sorry, dass die Puzzle-Games, die Casual-Games, nee, sorry. Ja, dafür habe ich ja mein Smartphone, ja, auf dem ich das mache. Brauche ich keine zusätzliche Hardware noch. Dann die Unsicherheit, ja, Chromecast Ultra, brauchen wir jetzt den Ultra? Geht es auch mit dem normalen Chromecast? Ich habe noch nichts drüber Definitives gehört. Das Founder-Paket mit dem Chromecast Ultra, 4K, wunderbar, ich brauche kein 4K, ich habe keinen 4K-Fernseher, ich werde auch keinen 4K-Fernseher so schnell holen. Finde ich Unsinn bei meiner Größe, bei meiner Entfernung vom TV, ja, das ist vollkommen unsinnig. Ich will mir nicht den Batzel wegbrutzeln, ja. Und von daher ist es sinnlos. So. Damit ist das Google Stadia eigentlich abgehakt, soweit. Wenn es mit dem normalen Chromecast funktioniert, werde ich natürlich einen PlayStation 4 Controller probieren, das irgendwie zu verbinden, wie es auch immer gehen soll, keine Ahnung, ja. Google Stadia Controller ist mir zum Testen zu teuer. Und wenn ich es mit einem normalen Chromecast mal testen kann, ist es gut. Aber einfach so ins Blaue hinaus gebe ich so viel Geld nicht aus. Das wäre 2 Jahre PS Plus Mitgliedschaft und jeden Monat 2 kostenlose Top-Games bei PlayStation Network. Und ich könnte dafür auch sogar noch 2 Monate für den Preis eben dann noch PSN Live ausprobieren, eben diesen Streaming-Service von Sony. Ja, und ehrlich gesagt, dann habe ich so viel Games, so viel kann ich gar nicht zocken im Jahr. Okay? Also, sorry. Deswegen hat es da bei mir Google Stadia etwas schwieriger. Außerdem, ja, nur so am Rande, ich habe schon einige Scherze gelesen im Internet, ja, die haben gefragt bei diesem Tweet, ja, von diesem Verantwortlichen da, wie heißt er nochmal, Phil Harrison oder so, ja, dass Google Stadia bald überall kommen wird und dass Google sich tatsächlich voll verschworen hat, eingeschworen hat auf dieses Projekt. Das haben die auch mal bei Google Plus gesagt, ne? Wie man weiß. Und dann hat jemand gesagt, okay, und wie lange gibt es Google Stadia denn, bis es abgeschaltet wird? Wäre natürlich ärgerlich, wenn man dann auf einmal ein paar hundert Euro an Games gekauft hat und dann wird der Dienst abgeschaltet, ne? Will ja nichts sagen, also sorry. Ich will das auch noch in 5 Jahren, in 10 Jahren spielen. Also ich habe hier auch noch meine PS3, sogar noch mit gekaufter, downgeloadeter Software. Die kann ich hier anschalten, ja. Und die Games, wo ich vor 10 Jahren gekauft habe, funktionieren noch. Ja. Kein Problem. Waren es fast 10 Jahre, glaube ich. Gut. So, App der Woche ist diesmal Mew PDF Mini geworden. Ja, ich bin ja der Meinung, dass es MÜ-PDF Mini heißen soll, aber ja, dieses Sonderzeichen ist immer so eine Sache, ja, deswegen hat der Entwickler aber gesagt, MÜ-PDF Mini ist wohl okay. Was ist das? Das ist ein PDF-Viewer, ja, und zwar ein ganz schlanker, ranker PDF-Viewer. Wie komme ich denn darauf zum Donnerwetter? Na klar, Google Play Service ist weg, Google Drive PDF-Viewer weg. Das ist mir nämlich aufgefallen, wenn ich eine PDF-Datei aufmache, wird mir immer nur vorgeschlagen, das PDF mit Google Drive PDF-Viewer zu gucken. Ja, und wenn ich den nicht mehr habe, und dann? Und wieso muss ich denn alles mit dem Google PDF Drive-Viewer machen? Ja, an PDFs anschauen, wo da doch manchmal die Frage gestellt wird, na, was wird denn alles übertragen an Daten von dem PDF dann an Google? Ja? Und deswegen habe ich geguckt nach einer Alternative und dann habe ich gesehen, Mew PDF Mini, dieser Viewer, der wirklich sehr, sehr spartanisch ist, ja, keine großen Schnickschnack bietet, der kann aber tatsächlich PDF-Dateien, XPS-Dateien, CBZ-Dateien, ungeschützte EPUB-Dateien und FP2-E-Book-Dateien lesen. Was will man denn mehr? Sogar ein E-Book-Reader. Nicht übel. Und das Ganze ist kostenlos, ist Open Source und ist auch auf F-Droid verfügbar. Und damit hat man eine tolle, super schlanke App. Es gibt übrigens auch den Mew PDF Viewer, also ohne Mini in der Bezeichnung, der hat noch ein paar Funktionen, um zum Beispiel Textstellen zu markieren und so weiter, also Notizen zu machen etc. Das hat dieser Mini eben nicht, aber entsprechend klein und schnell ist auch diese App. Die ist ruckzuck verfügbar und die PDFs sind sofort da. Wesentlich schneller als der Google Drive Viewer übrigens. Deswegen bin ich auch da drauf gekommen, was macht der eigentlich damit? Mit den Dateien lädt er die erst auf den Google-Server und dann zurück auf den Drive View? Ich weiß es nicht genau. Wäre unlogisch. Aber von der Geschwindigkeit her kommt es einem fast so vor. Ne? Und hier, das PDF ist sofort da. Ja? Pinch to Zoom. Ja. Und ja, zum Scrollen vielleicht mit mehreren Bildschirmseiten einfach rechts oder links auf der Seite einfach drauf tippen und dann wird auf die nächste Seite gesprungen. Eine großartige GUI oder so gibt es da nicht, weil das soll ja super minimalistisch sein. Angucken von PDF-Dateien und von anderen genannten Dateien und fertig, gut ist. Kostenlos im F-Droid Store zum Download für alle bereit und absolut App der Woche. Finde ich, auch wenn es nur ein relativ simples Tool ist, ist es doch ziemlich mächtig und von daher denke ich, ist es gerechtfertigt. Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt in der Line-Community, könnt ihr das tun. Ich werde die Woche über sehr viel zu tun haben, hier das Ganze wieder irgendwie zum Laufen zu kriegen im Desktop-Modus, dass ich die Aufnahmen wieder vernünftig machen kann, nicht so wie heute. Die ganzen Links und Informationen, diesmal besonders wichtig natürlich, findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte denkt an die Mehrzahl thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit bleibt mir nur noch euch eine